Podcast Versuchslabor. So. Guten Tag, hallo, guten Abend oder guten Morgen zusammen. Je nachdem, wann ihr das hört. Na, alles gut bei euch? Ja, es war ein wenig still im Versuchslabor, aber eigentlich nur, was den eigenen Versuchslabor-Podcast betrifft. Ansonsten immer viel zu tun, gell? Immer unterwegs in Sachen Podcast. Und ja, aber ab und zu wird's dann auch mal Zeit, auch hier mal wieder ein bisschen Hallo zu sagen, ne? Vielleicht hört ja doch der ein oder andere zu und wartet. Ja, es ist heute Donnerstag und zwar der grüne Donnerstag, das heißt kurz vorm Osterfest. Und ja, ich freue mich, dass ich wieder mal Homeoffice machen kann und habe gerade Mittagspause. Ne? Es ist kurz vor 12, da kann man ja mal so ein halbes Stündchen oder so mal Pause machen. Und da dachte ich, melde ich mich doch mal kurz bei euch. Ja, was hat er getrieben die letzte Zeit? Das, was so das meiste an meiner Zeit in Anspruch genommen hat, ist ein neues Podcast-Projekt, was ich zusammen mit dem Hatti von den Hörspitzen mache. Vielleicht ist es bei dem einen oder anderen schon aufgeploppt irgendwo auf Twitter oder auf irgendeinem anderen Kanal. Ja, wir machen ein neues Format, das heißt The Face of Death, und da werden wir uns beschäftigen mit ungelösten und mysteriösen Kriminalfällen. Ja, denk mal, ist sowohl für den Hatti wie für mich mal Neuland, einen Podcast zu machen, wo du dich wirklich vorbereitest, wo du recherchieren musst, wo du Skripte hast und ja, sogar das ein oder andere Vorgespräch und dich zwischendurch immer schon mal austauscht. Also da ist ganz, ganz rege Kommunikation jetzt zwischen dem Hatti und mir. Meist auf Telegram ab und an nochmal im Teamspeak. Da hat man uns sogar einen eigenen Raum spendiert. Das ist auch schön, ja. Und ja, wir sind guter Dinge und selber gespannt, wie es ankommt und wie es sich auch für uns entwickelt und ob uns dann die Themen auch so wirklich anfixen, dass wir da richtig Spaß dran haben. Im Moment macht es auf jeden Fall Riesenspaß. Also ich glaube, die zweite Folge ist schon fast so gut wie fertig durchgeskriptet. Da können wir dann bald schon mit der Aufnahme beginnen. Ja, und Ideen haben wir auf jeden Fall genug. Also wer da mal Lust drauf hat, reinzuhören, wir freuen uns, denke ich mal, sowohl der Hatti wie ich auch. Ja, bleiben wir beim Thema Podcast. Ich habe Post bekommen und zwar auf dem Weg über die über den Twitter-Account. Echte Post bekommt man ja nicht mehr. Und zwar hätte ich vorzustellen einen neuen Podcast, der nennt sich Chromosom 21. Herzlich willkommen. Na, da hört das da ein bisschen im Hintergrund. Leider schickt mich der Link jetzt nicht auf die Homepage von den Jungs, aber okay. Worum geht es im Großen und Ganzen? Geht es darum, Leben mit dem Down-Syndrom. Mit Chromosom 21 erscheint nicht nur ein neuer Podcast, sondern auch der erste, der sich mit dem Down-Syndrom im Allgemeinen und speziell mit allen seinen Facetten und den damit verbundenen Situationen und Fragen beschäftigt. Ja, das ist auch mal eine andere Richtung, ne? Ich find's spannend. Ich habe jetzt in die erste Folge so ein bisschen schon reingehört, werde mir das aber auf jeden Fall noch genauer anhören und ja, möchte euch das gern mit auf den Weg geben. Vielleicht ist Zeit über Ostern und ihr braucht noch was zum Hören, dann Chromosom 21 wäre eine Empfehlung. Eine weitere Empfehlung wäre Ruhig Brauner. Das ist ein Podcast, da geht es um, ja nicht um, sondern der richtet sich gegen Rassenfeindlichkeit und für Menschenrechte. Klingt jetzt aufs erste Mal so ein bisschen politisch wird wahrscheinlich auch so sein. Da habe ich bis jetzt nur mal durchgeblättert durch die Themen. Und wie ich das sehe, die machen so Interviews und ja, alles zu dem Thema. Ja, ruhig brauner finde ich einen guten, guten Titel, gefällt mir gut. Also auch da werde ich dann entsprechend, ihr kennt das, auf dem Blog vom Versuchslabor mal, ich glaube, die Feed-Adresse reicht, oder? Für die meisten. Ich kann auch die Homepages mit verlinken. Beide sind auch auf Twitter. Ja, da kommt dann, hauen wir dann auch noch mit rein. Dann habt ihr dann eine schöne Übersicht und ein Folgen-Highlight hätte ich auch noch. Und zwar ist das ein Podcast, der nennt sich Kleine Gespräche. Das, gut, das ist jetzt ein bisschen doppelt, aber ich glaube, der Kai hat's mal gesagt vom Planet Kai, man hat nur ein Leben. Aber der eine hört hier, der andere hört da und warum soll man es nicht auch doppelt mal sagen? Kleine Geschichten heißt das, genau. Jetzt muss ich mal eben schnell mal nachschauen, wie da die Homepage ist. Da müssen wir mal hier da Twitter mal aufmachen. Ich suche am liebsten auch mittlerweile über Twitter, weil ich die die meisten über Twitter kennengelernt habe. Da komme ich immer schnell hin. Jawohl, da haben wir's. Kleine Geschichten. www.kleinesp.de und da, also das war mein Highlight so der letzten zwei Wochen an Podcast, was so gelaufen ist, die Folge 34, Nackt in der Salzgrotte. Und zwar ist da der Pascal, der den Podcast macht, im Gespräch mit Bernhard Hoecker. Und das ist eine sehr, sehr nette Art und Weise und ein ganz tolles Gespräch, was die beiden da führen. Zumal man auch den Herrn Hoecker mal ein bisschen so von der etwas ernsteren und nachdenklicheren Seite auch mal sieht. Also nicht irgendwie dieses Aufgedrehte, was man irgendwo aus Switch oder aus Genial daneben oder so von ihm sieht, sondern ja, von einer ganz privaten, persönlichen Seite. Und ja, auch der Pascal, der macht es einfach auch gut. Der hat da drauf, ne? Wie man mit so Leuten redet und wie man die anpackt. Ja. Schaut euch das mal an. Und bemerkenswert für mich, der Pascal ist halt etwas gehandicapt durch eine Krankheit, die er hat. Und ich finde das einfach großartig, wie er damit umgeht. Und dass er damit nach außen geht, dass er Podcast macht. Und ja, in dem Falle gibt es dazu sogar ein Video. Das heißt, die haben das mitgeschnitten. Das gibt's auf YouTube. Das müsste ich dann aber auch noch raussuchen. Das würde ich entsprechend verlinken auch dann hier unten in dieser Folge. Ja, das mal so im Großen und Ganzen, was so bei mir gerade so ganz neu im Eingangskörbchen, sage ich immer, liegt, was die Podcasts betrifft. Ja, ansonsten haben wir gestern spontan dann doch vor Ostern noch eine Folge vom Raucherbalkon aufgenommen auch. Da kommt also auch was Neues. Ja, ein echtes Thema hatten wir keins, aber ich glaube, es ist ganz lustig geworden. Also ist einfach mal so ein bisschen, ja, Unterhaltung, Gespräche auf dem Balkon, jetzt ohne großes feste Thema, was weiß ich. Wir kommen immer natürlich irgendwie auf unsere Lieblingsthemen Serien und Film, weil das ist klar, wenn du dich in der Kneipe triffst und unterhältst dich, dann redst du ja meist auch immer drüber, was hast du denn so im Fernsehen geschaut. Und ja, es geht ums Essen und es geht auch wieder mal um den Thermomix. Da hat der Girard von der Cash-Frequenz euch was zu erzählen zu. Da gibt's nämlich wohl ganz interessante Geschäftsmodelle, wie man so ein Ding kauft, verkauft. Ja, das haben wir da mal mit drin. Das fand ich eigentlich recht super, ja. Und den Retro-Kompott wird es geben am Sonntag live. Den habe ich, glaube ich, in der letzten regulären Podcast-Folge hier im Labor vorgestellt. Und auch darüber haben wir uns unterhalten und ein bisschen Indie-Game-Geschichte, Retro-Games, was haben wir gespielt und was hattest du für Konsolen und so. Ja, ich find's ist ganz nett geworden. Also Ich hoffe mal, dass es so jetzt vor Ostern noch klappt, dass es veröffentlicht wird. Und dann habt ihr eigentlich, so wie ich das sehe, genug Futter für Ostern, ne? So, zumindest was die Podcast angeht, ne? Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Und ihr könnt die freien Tage, die jetzt vor der Haustür stehen, auch genießen. Ich persönlich freue mich, dass ein bisschen Ruhe einkehrt. Werde aber am Samstag, Ostersamstag, im Kilians in München spielen mit den Winehouses. Das ist unsere Irish Pub Band. Ja, für Hörer und Hörerinnen und für die, die sich zu keiner der beiden Seiten zugehörig fühlen. Am 26. genau ist es dann. So ab 21 Uhr bin ich im Kilians in München. Das ist direkt bei der Frauenkirche am Marienplatz. Wer da Lust und Zeit hat, mal Hallo zu sagen auf ein Bierchen. Ich freue mich. Ja, können wir so ein kleines inoffizielles Hörertreffen machen. Ja, da würde ich mich freuen. Das wäre mal eine Sache. Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, ja, reicht dann für heute. Habt so ein bisschen mal so den neuesten Stand hier aus dem Labor. Also, passt auf euch auf und macht's gut. Servus, der Klaus. Ja.